Aber sagen Sie mal, lieber Herr, was machen Sie denn mit der Dame für einen Krach? Meine Frau hat mit dem Tango-Geiger poussiert. Na, wenn schon. Darüber können Sie sich doch zu Hause mit ihr unterhalten und nicht hier. Wir wollen doch Musik hören. Bitte, Herr Darius Behler. Guck doch nicht immer nach dem Tango-Geiger hin, was ist schon dran an Argentinien? Du siehst ja gar nicht mehr, dass ich noch bei dir bin. Ich hab doch auch ganz schöne Linien. Der Junge wirkt auf dich wohl spanisch, jedoch aus dir macht er sich gar nicht. Also bitte guck doch nicht immer nach dem Tango-Geiger hin. Was ist schon dran an Argentinien? Immer nach dem Tango-Geiger hin, was ist schon dran an Argentinien? Hast du eine Ahnung? Du siehst ja gar nicht mehr, dass ich noch bei dir bin. Ich hab doch auch ganz schöne Linien. Na. Der Junge wirkt auf dich wohl spanisch. Wie? Doch aus dir macht er sich gar nicht. Sagst du? Guck doch nicht immer nach dem Tango-Geiger hin, was ist schon dran an Argentinien?